Herr Professor Watzlawick, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie von Amerika schon angezogen haben, nämlich insofern, als Sie hier eine, also meines Erachtens eine Illusion der Machbarkeit von besserer Wirklichkeit in den Raum stellen, wie man sie, glaube ich, von einer kritischen Position aus nicht vertreten kann. Ohne einem, im Gegensatz zu Ihrem grenzenlosen Positivismus und wie ich finde Idealismus, einen grenzenlosen Negativismus entgegensetzen zu wollen, finde ich, dass diese Illusion des Machbaren heute in unserer Welt einfach nicht mehr stimmt. Wenn man die großen Probleme der Staaten und Völker anschaut, dann wird man zuerst einmal drauf kommen, dass vor allem ein Faktor hier eine entscheidende Rolle spielt, den Sie völlig übergehen, und das ist der Begriff der Macht oder der Herrschaft. Das Volk von El Salvador schafft sich seine Unterdrückung nicht selber. Wir schaffen uns die Atomkraftwerke oder die Mittelstreckenraketen, wie überhaupt die atomare Bedrohung, nicht selber. Das schaffen andere Leute, die die Macht über unsere Gesellschaft oder über unsere Erde ausüben. Abgesehen davon, dass das im Großen für mich einfach nicht stimmt, würde ich auch sagen, ich zweifle sehr daran, ob es im Kleinen, also in der individuellen Psychotherapie, letztlich zum Erfolg führt, wenn Sie die Ursachen bestimmter Probleme, wie Sie das ja tun, nicht interessieren, beziehungsweise wenn Sie ohne der Vergangenheit, wie Sie das schön und treffend geschildert haben, als Fixierung nachzuhängen, wenn Sie einfach diese Gründe, diese Ursachen von Problemen, von individuellem und gesellschaftlichem Elend in keiner Weise ernst nehmen, wie ich finde. Ja, erstens weiß ich nicht, wie ich mich dem Vorwurf ausgesetzt habe, die Probleme nicht ernst zu nehmen. Zweitens,